Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 8 2021, in dem wir über die News des Juli 2021 reden. Wir, das bin heute ich, der Lasse, und an meiner Seite ist der wunderbare Kevin. Hallo Kevin. Oh wow, danke. Guten Tag, guten Tag. Und die wunderbare Wiebke. Hallo Wiebke. Oh, guten Tag zusammen. Und der wundervolle Olli. Hallo Olli. Hallo, ich bin wieder mit dabei bei diesem News Podcast. Im Juli 2021 sind bisher erschienen, wie wir im letzten Podcast auch schon mal angerissen haben, Zero's Tea Time Band 4 und die Lone Wolf Edition, wobei wir dazu später noch etwas sagen werden. Und wenn ihr noch mehr Podcasts von uns hören wollt, diesen Monat haben wir einen Themenpodcast veröffentlicht, eben zu Zero's Tea Time Band 4. Auf Sicht erstmal der letzte Themenpodcast zu Zero's Tea Time. Ich weiß, bisher war der Themenpodcast-Schnitt dieses Jahr sehr dominiert von Zero's Tea Time, aber das wird sich jetzt ein bisschen ändern, wenn wir dann zu anderen Themenpodcasts im Rest des Jahres kommen. Und in diesem Podcast kommen wir jetzt am Anfang zum Anime in Deutschland. Da haben wir noch die News vom Anfang des Monats, dass Kasee die Kinoliste erweitert hat für die Kinoausstrahlung von Film 24, die jetzt endlich stattgefunden hat in Deutschland. Ein Großteil der Termine war am 13. Juli. Wie wir auch schon zuvor berichtet hatten. Vereinzelte Kinoketten hatten so andere Termine, teilweise auch im Juni, hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Dieses Mal hat Kasee das mit der Kinoliste sehr gewissenhaft gemacht. Nochmal zum Recap, wie im letzten Monat. Gute Updates gegeben, auch per Social Media und eben das komplette Gegenteil von dem, wie Kasee im April agiert hat. Das war schön. War denn hier von uns jemand am 13. Juli oder an einem anderen Termin in diesem Monat im Kino? Ich tatsächlich, ich war im Kino. Ich war im Kino. Ja. Es war eigentlich sehr schön. Es waren so 20 Leute, würde ich jetzt schätzen, da. Das ging eigentlich in dem Kinosaal. Der war jetzt nicht so groß. Das ist jetzt nicht so ein Riesenkino bei mir in Bonn. Und ja, das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr froh, sowas auch mal wieder machen zu können. So lange schon kein Kino, da war das eine willkommene Abwechslung. Für alle, die den Kinotermin verpasst haben oder ihn nicht wahrnehmen wollten oder konnten, beziehungsweise ist dann ja der nächste Termin, auf den man warten könnte, der Disc-Release, beziehungsweise der gleichzeitige Release bei Anime On Demand. Und da ist es jetzt mal wieder diesen Monat ein bisschen schwieriger geworden, sich darauf zu freuen, beziehungsweise es ist weiter in die Ferne gerückt. Als erstes Mal ziehe ich hier eine News aus der spoilerfreien Zone hierher, wegen Zusammenhang, nämlich in Japan wurde jetzt endlich der Disc-Release für Film 24 angekündigt. Der Vorverkauf ist gestartet und der Film erscheint am 27. Oktober in Japan auf DVD und Blu-ray zu horrenden Preisen, wie immer in Japan. Der 5. August, wenn ich das richtig gesehen habe, wird der letzte Tag sein, in dem der Film in Japan im Kino läuft. Was nun interessant ist, ist, dass kurz ein oder zwei Tage später nach dieser News der Kasee-Newsletter rumging bezüglich des deutschen Disc-Releases. Wir hatten ja letzten Monat auch darüber gesprochen, dass der ursprünglich angekündigte Termin vom September laut Amazon auf den November geschoben wurde. Nun sagt Kasee in ihrem Newsletter, ja, verschiebt sich jetzt alles doch nochmal und November auch nicht, weil der Film muss erst in Japan erscheinen. Ja, hat man vorher scheinbar nicht bemerkt. Ein paar Tage später danach dieser News kam dann Kasee wieder um die Ecke und hat dann jetzt, sie wollten einen Termin bekannt geben, sobald er feststeht. Jetzt steht ein Termin fest. Voraussichtlich stand jetzt Angaben ohne Gewähr, steht da alles bei Kasee extra so drin. Der neue Termin ist der 4. Dezember 2021, jetzt aktuell, voraussichtlich. Also nochmal einen Monat in die Ferne gerückt. Darüber gab es verschiedene Diskussionen, auch bei den Kommentaren bei uns im Newsblog schrieben die Leute, langsam wird es lächerlich mit den ganzen Verschiebungen. Also wir hatten ja jetzt September-Ankündigung, dann Verschiebung auf November, dann News, November wird nicht gehalten und dann die News von Dezember. Eben mit der Begründung, muss erstmal in Japan erscheinen, was man vorher scheinbar nicht wusste. Ja. Das ist bisher schon eine ziemliche Odyssee. Und das mag normal sein, aber es ist, wenn man das alles so in der Öffentlichkeit mit diesen ganzen Verschiebungen hat, doch langsam so ein bisschen ermüdend. ja nicht nur ermüdend, vor allem hätte man das auch alles verhindern können oder vermeiden können, indem man einfach wartet, bis man in Japan sagt, okay, dann kommt der Schild raus. Und wenn es diese Angabe gar nicht gibt, braucht man auch vorher gar nicht spekulativ irgendwelche Termine ankündigen, wie das ja auch bei einem anderen Manga-Verlag, dem wir näher stehen, im Moment auch gerade passiert. Da werden wohl auch noch Verschiebungen auf uns zukommen. Ob das notwendig ist? Es würde Frust sparen und Unverständnis sparen, wenn man einfach abwartet. Ja, meine Rede. Also ich habe ja immer schon gesagt, so, was wir auch in den letzten News-Podcasts schon gehört haben, ja, es wurden Sachen angekündigt, die noch nicht mal in Japan raus sind, aber wird schon passen irgendwie, so haben sich die Publisher gedacht, wo ich immer gesagt habe, ja, man kann sich eigentlich denken, dass da was schief geht. Und auch jetzt mit dem Film, also wo dann gesagt wurde, ja, der Film wurde einfach mal auf September war, glaube ich, der erste gelegt und man dachte so, ja, ob das klappt, sind wir uns unsicher, weil wir wissen noch nicht mal was von Japan. Allein das fand ich ja schon seltsam, dass Kaseda gesagt hat, wir nehmen einfach den Termin, das passt schon, wo in bei Kase eigentlich auch Leute sitzen müssten, die dann so denken, wir wissen eigentlich noch nicht mal, wann der Film in Japan rauskommt. Und rein logisch betrachtet dürfte der Film erst im Herkunftsland in den Verkauf gehen, bevor er in irgendeinem anderen Land zum Verkauf kommt. Also ich finde auch, dass von der Logikkette her gibt das überhaupt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, da wurde irgendwie wieder mal nicht mitgedacht. Ich weiß allerdings nicht, wie das passiert. Was ich allerdings dann wiederum gut finde, ist jetzt, dass im Vergleich zu gewissen anderen Verschiebungen, wo die gar nicht kommuniziert werden, sondern Termine einfach auslaufen gelassen werden und gar nicht kommuniziert wird, ja jetzt wenigstens Kommunikation nach außen herrscht, auch wenn die natürlich für unglaubliches Chaos sorgt, das weiß man ja im Netz, Nachrichten, die da drin stehen, die werden weitergeleitet, dann tauchen sie irgendwo anders wieder auf, dann dieser September-Termin verschwindet wahrscheinlich auch erst aus dem Netz wieder, wenn September vorbei ist, bis dahin wird es immer noch irgendwelche Leute geben, die wahrscheinlich denken, dass der im September erscheint oder so. Das ist halt alles immer problematisch, wenn man dann drei verschiedene Termine rumgeistern hat, die dann von verschiedenen Leuten als gegeben genommen werden. Das führt zu großer Verwirrung innerhalb der Community und das ist halt schade. Was ich persönlich auch verwirrend fand, war dann das Statement, wo sie gesagt haben, ja, der Film muss erstmal in Japan erscheinen und dann kann er bei uns in Verkauf gehen. Ja, genau, das war vorher noch nicht der Fall, musst du wissen. Diese neue Regelung kam erst jetzt dazu. Beim 24. Film, ne? Ja, aber war es dann nicht so, wenn dann der Film jetzt in Japan im Oktober in den Handel kommt und der Termin bei uns im November gelistet war, dann ist diese Bedingung doch erfüllt? Also, oder nicht? Oder muss da noch mehr Zeit vergehen? Ich nehme an, irgendwelche Abgabefristen stehen dem im Weg oder so, aber das Ding ist, das wäre ja auch vorher der Fall gewesen. Also ein User hatte das bei uns auf dem Discord geschrieben, das finde ich leider auch ein bisschen schlüssig, nämlich dass da vermutet wird, dass Kase einfach den September so bei sich platzhaltermäßig drin hatten, weil die Filme in Deutschland immer im September erscheinen. Also Film 23 ist letztes Jahr auch im September erschienen und die Filme davor auch, meistens eher so Ende, aber naja. Und dass das einfach noch bei Kase irgendwie drin stand und dass sie das einfach vorläufig mal rausgehauen haben, weil wir veröffentlichen ja jetzt irgendwie immer im September, wenn wir die Synchro haben. Und die Synchro haben sie jetzt seit Februar und so. Und vielleicht stand das dann einfach da irgendwo drin. Das wäre ähnlich wie bei Echo und Manga, wo auch einfach Platzhaltertermine reingestellt werden, die auf Erfahrungswerten basieren, bis man nähere Infos aus Japan hat. Yeah. Das ist scheinbar dann für Firmen irgendwie praktikabel und dann irgendwie für die Fans verwirrend. Scheinbar. Vielleicht. Also wir können nur spekulieren, ich nehme nicht an, dass Kase sich jemals das offen dazu äußern wird, wie dieses Ganze mit den drei Terminen jetzt zustande gekommen ist. Naja, man kann nur hoffen, dass es sich noch weiter verschoben wird und wir uns dann auf 2022 dann doch freuen müssen. Ja, was sich mir nur nicht erschließt bei dem Ganzen, diese Platzhalter, ist ja gut, dass es die gibt und dass die das intern für sich halt auch regeln. Aber soweit ich das jetzt aus der Synchronbranche generell kenne, wird ja eigentlich nichts in die Veröffentlichung gegeben, wenn das nicht absolut sicher ist. Und das müsste ja dann bei Kase so sein, okay, wir machen den Platzhalter, weil da liefen die Filme immer. Aber bevor wir die öffentlich bekannt geben, hey, das kommt, müssten die eigentlich noch auf ein Go von Japan warten, so nach dem Motto, ja, ihr dürft den Film dann und dann verkaufen. Und dann müssten sie eigentlich erst ihre Ankündigung machen. Aber es kann halt auch einfach sein, dass die Ankündigungen davon nicht betroffen sind, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass den Japanern egal ist, was hier angekündigt wird in Deutschland, wenn sie es am Ende einfach nicht erlauben, dann juckt es die herzlich wenig. Was in Deutschland dann damit passiert, gekauft wird er ja im Zweifel trotzdem, wenn er im Regal steht. Und was die Kommunikation angeht, das könnte den Japanern ja egal sein. Ja, den Japanern schon. Also vielleicht, ja, aber Kase ja nicht. Ja, aber wenn Kase es nicht egal ist, hätten sie ja die Option gehabt, irgendwas zu ändern. Ne? Das, also, ja. Das Problem ist natürlich auch für Japan, je nachdem, wie sehr sie das gewichten, ist, dass wenn ein Japaner die deutsche Veröffentlichung über Amazon importiert, dann ist das immer noch billiger, als wenn sie die japanische Fassung in Japan kaufen. Und ich weiß nicht, wie sehr das reinspielt bei den Publishern in den Gedanken. Aber ich habe einfach ein generelles Unverständnis dafür, für das, was wir jetzt auch schon erwähnt haben. Aber ich möchte es einfach nochmal, dass sie ein Release-Datum ankündigen, selbst voraussichtlich vor der Veröffentlichung in Japan. Und das war ja nicht irgendwie, dass das im Shop geleakt ist oder so. Der September-Termin war eine explizite News. Das war eine News für ihre Kase Anime Nights Disc-Veröffentlichung Termine. Und ja, gut, schreib auch voraussichtlich gerne hin. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Ja. Da bin ich hier nicht mit alleine. Ich wiederhole auch das, was wir gesagt haben, aber so groß ist einfach mein Unverständnis. Und warum? Wie? Das würde ich gerne mal fragen. Da hätte ich gerne mal ein Statement von Kase. Warum denn nicht mal ein Statement? Ich würde es mir so sehr wünschen, wie das passieren konnte. Aber das bleibt natürlich Illusion. Wir müssen einfach mal einen extra Podcast machen mit Lass es fragen an Kase und Egmont Manga. Wenn ein Mitarbeiter von Kase aus irgendeiner Stelle her, sei es Presseabteilung oder irgendwie eine sonstige Abteilung, hier mal in den Concast kommen möchte und sich mit uns unterhalten möchte, wie sowas allgemein so läuft, dann ist natürlich, ich glaube, das können wir hier auch sagen, eine generelle Einladung ausgesprochen. Mitarbeiter von Egmont Manga und Kase Deutschland dürfen natürlich jederzeit gerne bei uns in den Podcast kommen und mit uns reden. Da hätten wir überhaupt nichts dagegen. Das wäre super interessant. Das wäre super, vor allen Dingen mal so zu erfahren, wie die einzelnen Schritte halt ablaufen und wie es halt generell mit diesen Lizenzsachen ist, was sie sagen dürfen und die Veröffentlichungsplanung und das alles. Weil, wie du schon sagtest, das, was jetzt gelaufen ist, das entbehrt sich jeglicher Logik, die sich keiner von uns erklären kann. Warum kündige ich etwas an, was selbst in Japan noch nicht vorhanden ist? Das würde niemand von uns machen, wenn wir Chef von irgendeinem Verlag wären. Nun gut, kommen wir im Anime-Bereich in Deutschland zu etwas anderem, was einer sehr strengen Logik gefolgt ist, nämlich die Veröffentlichung alter Folgen Detektiv Conan bei Anime On Demand. Da hatten wir jetzt hier an diesem Sonntag, also am letzten Sonntag, wenn ihr das hier hört, vor einer Woche, die Veröffentlichung von Folge 433 bei Anime On Demand, womit jetzt die fünfte Staffel, die in Anführungszeichen neun Folgen, damals sind jetzt vollständig auf Anime On Demand. Man kann sie ja auch auf DVD bestellen bei Kase. Aber damit haben wir jetzt die Veröffentlichung von Staffel 5 für den Heimgebrauch ist jetzt endgültig abgeschlossen. Es gibt keinen Backlog mehr für Anime On Demand und für Kase. Nur noch auf Crunchyroll gibt es jetzt den Backlog für in der Staffel 5. Wir hatten ja in den letzten beiden News-Podcasts immer wieder spekuliert, dass wir gesagt haben, die Staffel 5 kommt auf Crunchyroll bestimmt erst, nachdem es bei Anime On Demand fertig ist. Damit haben wir offensichtlich recht behalten, denn bei Crunchyroll ist es jetzt noch nicht. Ja, toll für Anime On Demand ist die Frage, wann kommt es bei Crunchyroll, wie schnell oder wie spät. Und natürlich dann auch noch die Frage, was ist mit neuen Folgen? Wobei ich da jetzt auch schon irgendwelche hier aufs Botschaften gesehen haben, die jetzt schon davon sprechen, dass ProSiebenMax offensichtlich aufgegeben haben muss für Staffel 6, weil es ist bis jetzt noch nichts gekommen. Solche Aussagen halte ich für Quatsch. Oder auch die Aussage, dass ja jetzt Crunchyroll vielleicht dann einfach ohne ProSiebenMax das synchronisiert, weil ihnen ja jetzt auch Kase gehört. Da weiß ich auch nicht, wie toll das wäre. Das ist natürlich alles Spekulation, aber ich glaube, es ist trotz der langen Wartezeit noch viel zu früh, ProSiebenMax abzuschreiben. Und ja, sie arbeiten dran. Müssen wir mal schauen. Aber wenn ihr auf Anime On Demand seid, dann könnt ihr jetzt die vollständige Staffel 5 besitzen oder sie per Abo gucken. Ja, nicht abschreiben sollte man aber, wie du schon sagtest, Crunchyroll. Ich glaube wirklich, oder ich denke, wir alle glauben, dass Staffel 5 da sehr bald zu sehen sein wird. Ja, das denke ich auch. Vor allem bei Crunchyroll wurden die Staffeln ja immer sehr schnell auch nachgeliefert. Dann hat man so gedacht, ja, sie bringen vielleicht erst die Hälfte oder so. Auf einmal kam ja diese Meldung so, hier, ihr habt jetzt gefühlt fast alles da, so von null auf, keine Ahnung, wie viele Staffeln da reingeschmissen wurden. Es war ja sehr, hat sich ja überschlagen damals, die Meldung. Und ich glaube, solche, also neue Folgen kommen wahrscheinlich in dem Moment, in dem man sie am wenigsten erwartet. Wir sollten da alle uns in Geduld üben. Eigentlich müssten wir das können als Con-Fans. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich überrascht werden. Ja, also ich würde auch sagen, also, dass da irgendwer aufgegeben hat, da würde ich gar nicht von reden. Also, die werden da im Hintergrund bestimmt dran sein, so hoffe ich. Und dass das lange dauert mit den ganzen Verhandlungen und das alles, das wissen wir und wir wissen nicht genau, wie es abläuft und was alles zu besprechen ist. Aber dass es lange dauern wird, ist klar. Und ja, wenn halt, ich sag so wie vorhin, sie werden erst irgendwas ankündigen, so ProSiebenMax, wenn sie irgendwas wissen halt, dass da irgendwas kommt. Weil es bringt nichts, wenn sie sagen, hey, wir könnten eventuell vielleicht mal neue Folgen in 10 Jahren bringen und dann passiert nichts. Kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da passiert einiges, beziehungsweise ist einiges passiert, leider aber nicht zum Guten, denn mit der Lone Wolf Edition, wir hatten ja im letzten News-Podcast schon drüber geredet mit Amazon schreibt plötzlich irgendwie eine E-Mail, dass es doch erst im August geliefert wird und man auf der Egmont-Seite und bei Amazon steht es jetzt für den 4. August drin. Manche Buchhändler verkaufen es, manche Buchhändler verkaufen die Lone Wolf Edition nicht, während Zero's Tea Time regulär verkauft wird. Das ist ja irgendwie komisch. Und wir Fans, die das jetzt schon gekauft haben, weil die Buchhändler es regulär rausgegeben haben, manche, haben da so einen Fehler gefunden. Da ist so eine Seite zu 2/3 nicht abgedruckt, wo man nur Sprechblaseninhalt sieht und sonst nichts von den Zeichnungen. Das ist ja irgendwie komisch. Dieser ganze Cluster hat sich dann in diesem Monat aufgelöst, denn Egmont Manga hat eine Rückrufaktion gestartet, wegen eben dieser fehlerhaften Seite, die zu 2/3 nicht bedruckt ist. Am 12. Juli haben sie deswegen eine Rückrufaktion gestartet, offiziell gesagt, das ist fehlerhaft, ihr könnt das umtauschen bei eurem Händler, die fehlerhaften Exemplare kriegt euer Geld zurück. Wir arbeiten an einer korrigierten Neuauflage, die dann Anfang August erscheinen wird, also am 4. August, also die Kommunikation war Anfang August, aber bei Amazon und auf der Webseite steht eben 4. August drin, also lässt sich mal stark annehmen, dass das der Termin sein wird und das war ja auch der ursprüngliche Termin von Band 99, bevor der auf September geschoben wurde. Ja, das ist im Bereich des deutschen Manga von Detektiv Conan eine erstmalige, eine Premiere. Leider keine schöne Premiere. Wir haben ja in den News-Podcast und auch im Themen-Podcast, vor allem im Themen-Podcast zu entsprechenden Bänden, in letzter Zeit bei den deutschen Manga-Releases immer wieder viel auszusetzen gehabt, was Fehler angeht in der Veröffentlichung, die auch großenteils aus dem Detective Conan Weekly übernommen wurden. Und das ist jetzt wirklich kulminiert quasi in so einem großen Fehler, der jetzt vielleicht dann auch im Druck passiert ist oder wahrscheinlich im Druck passiert ist und dann nicht inhaltlicher Natur ist unbedingt, aber es ist irgendwie so wie so eine Kaskade und man hatte das Gefühl, ach, so viele Fehler, aber schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden und ah, doch noch mehr Fehler und ach, und jetzt wurde eine ganze Seite nicht gedruckt und jetzt muss Egmont Manga sogar einen Rückruf machen. Das ist in den letzten Jahren der traurige Höhepunkt von so den Mängeln in der deutschen Manga-Veröffentlichung. Da war ich, ja, schon ziemlich erstaunt. Und betrübt, leider. Ja, erstaunt und betrübt ist noch gar kein Ausdruck, finde ich. Wichtig zu erwähnen, finde ich, dass in dem offiziellen Statement ja nur auf diesen einen Fehler eingegangen wird. Die falsch gedruckte Seite. Wir haben hier aber noch mehr Fehler gefunden. Die habe ich auch schon lange übermittelt. Und ich denke, man kann fast zu Recht vermuten, dass in Anführungszeichen nur der eine Fehler korrigiert wird, weil ja auch nur der eine explizit ausgeschrieben ist oder nur der eine auch den Grund für den Rückruf darstellt. Es gibt noch ein paar andere Fehler, unter anderem, ja, da ist fehlt ein Buchstabe, da ist eine Zahl falsch. Und in einer Akte oder in einem Profil eher hört ein Satz mittendrin einfach auf. Ist alles jetzt nicht so alarmierend. Aber wenn man das eine macht, kann man ja auch das andere gleich in einem Abwasch mitmachen. Sollte man meinen. Also ich meine, mal sehen. Wir haben ja theoretisch noch die Hoffnung. Ich glaube es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich glaube, sie werden nur die eine Seite korrigieren. Aber wir werden das ja dann auch, wenn die Lone Wolf Edition dann, also diese verbesserte Variante rauskommt, werden wir das ja auch dann diskutieren. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass die anderen Fehler, die ja sogar ich gefunden habe, zum Teil... ja, sogar ich habe Fehler gefunden in so einem Band. die werden wohl wahrscheinlich auch wieder drin sein und dann können wir darüber diskutieren, ob das wirklich so wenige sind oder ob uns sogar noch mehr auffallen am Ende nach der Korrektur. Das wäre jetzt nicht zu hoffen, um ehrlich zu sein, aber das wäre das Traurigste noch dabei. Wäre noch eine Steigerung, wenn es danach noch schlechter werden würde. Aber das hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Was ich noch sagen wollte zur Rückgabe, ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern das schon probiert hat bei seiner Buchhandlung, ob das bei euch alles geklappt hat. Ich kann ja ganz kurz von meiner Rückgabe berichten. Ich bin tatsächlich zu meinem Buchladen gegangen. Das war dann alles unproblematisch, habe mit dem Mitarbeiter da geredet. Der hat mich dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich doch bitte nochmal in die Abteilung selber gehen soll, um das dem Verkäufer, der da vor Ort ist, zu sagen, damit er das bei der Verkauf von, also beim weiteren Verkauf der Bände berücksichtigt beziehungsweise dich darum kümmert, dass sie vielleicht auch nicht weiterverkauft werden wegen der Rückrufaktion. Und dann konnte man das auch ohne Quittung ganz unproblematisch wieder gegen Geld zurück eintauschen. Also macht euch da keinen Kopf, dass wenn ihr jetzt keine Quittung habt, eigentlich sollte das unproblematisch gehen. Ja, also sollte auch wirklich, denn der Mangel, der besteht ja in jeder Ausgabe, in jedem gedruckten Buch. Also da ist ja kein bestimmtes Datum, ja nur die vom Zeitraum A bis B produziert worden sind. Nein, es betrifft ja die komplette erste Auflage. Also wäre es auch Quatsch, wenn man da unbedingt einen Bon verlangt, außer natürlich, jetzt stürmen alle mit ihren Büchern in diese kleinste Filiale, die vielleicht nur ein Buch verkauft hat und dann wollen 30 Leute von dort ihr Geld zurück. Ja gut, wäre natürlich doof. Aber die kriegen ja dann höchstwahrscheinlich auch von Egmont dann wieder Geld. Ist ja ein Schaden entstanden. Also ist ja so. Ich frage mich halt, ob durch so einen entstandenen Schaden nicht vielleicht sich auch was ändert bei Egmont Manga mit der Kommunikation und mit sowas. Weil wenn Schaden entsteht, führt es ja normalerweise immer dazu, dass das Ganze in der Hierarchie eben höher wandert und dann geguckt wird, warum sowas überhaupt hat passieren müssen. Und vielleicht gibt es ja dann Verbesserungen im Ablauf und Kommunikation und sowas. Also es wäre auf jeden Fall die beste Chance, weil alle anderen Sachen in der Vergangenheit, das haben sie einfach ausgesessen. Also da gab es die Kritik von Fans und so, aber da ist im Verlag dann ja im Endeffekt nichts passiert. Die haben man veröffentlicht und wenn sie sich die Kritik nicht durchlesen, dann war auch nichts. Aber jetzt eben ist das wirklich spürbar eine Konsequenz für Egmont Manga. Ja. Und das ist jetzt dann die erste Chance, wo man sagen könnte, jetzt hat diese ganze Fehlersache endlich mal eine Chance, eine realistische Chance, auch wenn sie klein ist, aber es ist überhaupt eine Chance, dass vielleicht sich intern ein Umdenken stattfindet. Kann man zumindest hoffen. Mag vielleicht klein sein oder so, aber ist zumindest mehr vorhanden als bei allen anderen fehlerhaften Releases, die nicht zurückgerufen werden mussten. Ich meine, klar, Fehler sind bei Content-Veröffentlichungen nichts Neues. Es ist aber das, was Neues, dass ein Rückruf stattfindet. Und wenn das nicht richtig evaluiert wird, im Sinne von, oh, okay, jetzt hatten wir nach 20 Jahren echt mal nötig, ein Band wirklich komplett zurückzurufen. Vielleicht sollten wir mal Revue passieren, was in den letzten Jahren alles passiert ist, und verhindern, dass so ein Rückruf jemals nochmal passiert. Oder man schiebt es am Ende einfach irgendwie auf die Druckerei und sagt, das lag an denen und müssen die sich drum kümmern und wir haben eigentlich alles richtig gemacht als Verlag. Wäre eine Methode, wie man das angehen könnte, stimmt. Wäre die schlechteste. Ja. Aber die einfachste vielleicht für den Verlag. Das ist natürlich eine schlechte Kombination. Die schlechteste für uns, aber die einfachste für den Verlag endet immer nicht gut für uns. Die Frage wäre ja auch, inwieweit die anderen Bände halt dann in diese, keine Ahnung, wie man es nennt, Fehler, Berücksichtigung, Qualitätsprüfung mitkommen würden, weil so gesehen kann der Verlag ja sagen, wir wissen ja die Bände davor, welche Fehler sie alle hatten, wir haben sie alle analysiert, besprochen und so weiter und wie Lasse schon sagte, da ist nie was passiert. Und wenn jetzt halt gesagt wird, okay, jetzt ist was Gravierendes passiert, da fehlte die halbe Seite und das müssen wir korrigieren, aber vielleicht korrigieren sie ja auch nur besagte Seite und alles andere bleibt, wie es ist und wir werden in den kommenden Bänden einfach wieder die gleichen Rechtschreibfehler finden, ein Zeichen fehlt oder eine Sprechblase ist leer und das bleibt einfach so, wie es ist, weil das ist ja nicht rückrufrelevant. Also natürlich, ich würde selbst nie sagen, okay, da fehlt ein Komma, ich will mein Geld zurück oder ich will jetzt einen offiziellen Rückruf. Das wäre heftig, wäre eine mega Zäsur, aber es wäre zu heftig, weil dann ja gar kein Band mehr erscheinen darf. Dann kommen wir gar nicht mehr voran. Dann ist auch die ganze Branche im Prinzip. Ja genau, dann erscheint gar nichts mehr an Manga, ne, weil überall irgendwas fehlt. Oder halt auch nach mehrfachem Lektorieren auch immer noch irgendwas fehlen wird. Ja, wer schon mal einen Text geschrieben hat und selber korrigiert hat, versucht hat zu korrigieren, der weiß, dass immer ein Fehler überbleibt. Also das ist nicht das Ding. Aber es geht halt um den Prozentsatz, glaube ich. Ne? Wenn man so einen Prozentsatz festlegen könnte, wo man dann das irgendwie gewichtet messen kann, wie viel jetzt falsch ist und dann ab einem bestimmten Prozentsatz sagt, dass man jetzt durchaus ein mangelhaftes Exemplar dadurch sozusagen rausgegeben hat. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich viel zu kompliziert, naja, das werden sie niemals machen. Das Problem ist ja auch, also hier fehlte nun mittendrin 2/3 einer Seite. Ja, da fehlte richtiger Inhalt. Es gab ja auch schon mal ein Sonderband, bei dem ja auch zu Beginn eines Falls eine Seite fehlte. Nämlich bei der Winter Edition. Da fehlt die erste Seite von Kapitel 238, aber weil man das ja nicht mitkriegt, in dem Sinne, weil das ja nicht mittendrin fehlt, da war das ja dann offenbar egal. Das checkt man ja nur, wenn man so drauf ist wie wir. Aber wenn mittendrin etwas fehlt, das merkt ja jeder. Ja, bemerkt der Großteil der Leser nicht, dann nerven sie uns nicht, also egal. Nee, oder? Oder sagt, ja, ist doch so, ne? Ja. Ja, manche könnten auch denken, dass Absicht ist, ne? Also es ist halt auch nicht so. Dann würden manche denken, oh ja, wo, haben sie es aus irgendeinem Grund nicht mit abgedruckt, weißt du, weil es halt am Anfang steht, so. Da haben sie sich schon was bei gedacht, wird schon passen. Ja, also wenn man von, wie Kevin das beschrieben hat, gerade von außen rauf guckt, dann ist diese Erklärung von wegen, der Verlag sagt, ah ja, wenn die Seite fehlt, wenn eine ganze Seite fehlt, das kriegen die Leute irgendwie nicht mit scheinbar, machen wir nichts. Und jetzt aber eine fehlerhafte Seite zu großen Teil, machen wir Rückruf, dann ist einfach, so zynisch es auch sein mag, die naheliegende Schlussfolgerung, wenn man von außen drauf guckt, dass es eben dem Verlag egal war, weil es nicht genug Leute mitkriegen, genau, wenn eine Seite fehlt. Und das, wie gesagt, das klingt zynisch, aber es ist die naheliegendste Betrachtungsweise, wenn man das einfach rational analysiert. Und das ist, ja, auch kritisch, finde ich. Aber da hat sich Egmont Manga, da gibt es ja aber auch keine Äußerung zu. Winter Edition fehlt eine ganze Seite. Da hat man nie was zu gehört. Nicht mal eine Entschuldigung. Ist es denn nicht so, also der Rückruf jetzt war doch von, ist doch von Egmont Manga auch ausgegangen, ohne Kritik, war das nach oder vor der Kritik von Fans wegen dem fehlenden Panel? Also wegen dem fehlerhaften. Weil das ist. Naja, Fans haben es schon gesehen. Hatten ja, schon gesehen, schon wir haben schon kritiert. Okay, also weil das war jetzt so die Frage, weil ich meine, wir hätten beim letzten Mal, wo wir darüber diskutiert hatten, gesagt, so dass, weil ja vorher schon das Datum geändert worden ist, dass dieser Fehler halt möglicherweise bei zu spät, aber halt doch schon aufgefallen ist, selber beim Hersteller. Das würde dann bedeuten, dass diese Rückrufaktion irgendwo schon bewusst, also im Bewusstsein war, nach hinten verschoben wurde. Ja, ja, aber, also. Ja, aber das mag sein, dass es, also eigentlich, wenn man das jetzt auch wieder analysiert, dann muss es so sein. Also es kann mir eigentlich keiner erzählen, dass diese ganze Sache mit der Verschiebung und so und mit Amazon und die Daten auf den Webseiten wurde geändert, dass das nicht mit der Rückrufaktion zusammenhängt. Also das kann mir niemand erklären, auch wenn sie 2 Wochen später erst offiziell angekündigt wurde. Gleichzeitig aber ist es trotzdem so, auch wenn es noch die Kritik selbst noch nicht gab, kann man sich, also ich nehme an, dass die im Verlag dann auch schon abschätzen werden, dass die Kritik von Fans größer sein wird, wenn da halt so eine fehlerhafte Seite drin ist, als eben in anderen Fällen, wie wenn ein einzelnes Panel nicht bedruckt ist oder wenn dann eine Seite fehlt. Oder vielleicht haben sie es auch einfach bei der fehlenden Seite, vielleicht haben sie es da auch gar nicht gemerkt. Ja, das ist das Ding. Ich gehe jetzt mal ganz naiv und positiv da dran und es ist tatsächlich so, dass da ein armer Dude sitzt und der muss die jetzt das letzte Mal Korrektur lesen und dann fällt dir so eine Sprechblase oder ein abgebrochener Satz oder ein Zeichenfehler natürlich nicht auf, wenn du da alleine sitzt, aber ein leeres Panel fällt dir auf. Eine fehlende Seite fällt dir auch nicht auf, weil sie ja nur fehlt und du da vielleicht gerade den Fall nicht mehr im Kopf hast zu 100% oder so, wenn du es überhaupt gelesen hast oder den Fall kennst. Und wenn du das jetzt so siehst, dann wäre in dieser naiven Variante oder in der, was heißt positiveren, also nicht berechnenden Variante von Egmont Manga einfach nur der Fall, dass es diesmal einfach vorher, also aufgefallen ist, zwar nicht 100% rechtzeitig, aber aufgefallen ist und dass deswegen gesagt wurde, okay, wir kriegen es nicht mehr gestoppt, wir müssen eine Rückrufaktion starten, aber wir versuchen jetzt noch den größten Schaden irgendwie dadurch zu beheben, dass wir es irgendwie delayen auf anderen Plattformen und dadurch den Verkauf verringern, was auch immer. Und nicht davon ausgehen, dass Egmont tatsächlich alle Fehler kennt und sieht und dann sich denkt, wird dieser Fehler von den Fans bemerkt? Sorgt er für genug negative Stimmung, dass wir das zurückrufen müssen oder nicht? Das wäre das Schlechteste theoretisch für uns, weil dann würden die sich da immer hinsetzen und überlegen, wo denn die Schmerzgrenze von uns Fans liegt und daran dann messen, ob sie, was sie uns an Qualität geben. Also in meinem naiven Glauben sitzt da der arme Dude, der das alles alleine durchgehen muss und halt die Fehler nur merkt, wenn sie sehr, sehr offensichtlich sind. Ich möchte aber nicht, ich muss das kurz sagen, ich möchte eigentlich gar nicht, ich fände es umso trauriger, wenn nach 20 Jahren Tonnenerfahrung wir von Naivität ausgehen müssen. Oder 25 Jahre Manga-Erfahrung oder was, ne? Ja, aber ich will auch nicht von dem Berechnenden ausgehen. Ja, das ist dazwischen. Na gut, es ist einfach, es bleibt so ein bisschen schleierhaft, wie genau das da abläuft und was jetzt der Grund ist, warum das jetzt ausgereicht hat für eine Rückrufaktion und die ganzen Sachen vorher nicht. Das, ja, wie gesagt, Frequently Asked Question Interview mit irgendwen vom Egmont wäre richtig nice. Also wenn Marco Walz hier zu uns in den Podcast kommen möchte, er ist ja selbst auch Podcaster, betreibt unter anderem den Nippod in Gemeinschaftsarbeit zum Thema Japan allgemein, weil Marco Walz ist ja viel in Japan und so, zumindest gewesen vor der Pandemie. Ja, wenn dann hier mal so ein Crossover oder podcastmäßig hier ein Abstecher gemacht werden, wenn das gewünscht ist, also unsere Tür steht offen für Marco Walz. Um im Bereich Manga Deutschland / DetectiveCon Weekly zu einem anderen Bereich von Egmont Manga zu kommen, wo man ja sagen muss, dass das auch eine tolle Sache ist. Ein deutscher Simulpub, den wir in dieser Form nicht so oft haben. Eigentlich fast gar nicht. DetectiveCon Weekly. Wir reißen das in dieser Woche, in diesem Monat erstmal nur kurz an, weil der Fall noch nicht vollständig ist. Es ist bisher erschienen im DetectiveCon Weekly Kapitel 1076. Und in Japan ist bereits erschienen Kapitel 1077. Das kommt, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Sonntag hört, voraussichtlich morgen am Montag. Kapitel 1077 in Deutschland. Der Fall handelt von dem Duell zwischen Toru Amuro und Kaito Kid. Da hatte Aoyama schon irgendwann im April mal gesagt, in einem Interview zum Filmstart, dass er sich da was überlegt hat zu. Also da hat er schon irgendwas sich ausgedacht und dieser Fall kommt uns eben jetzt im Juli und jetzt eben noch im August kommt, am 4. August kommt das vermutlich dritte Kapitel und letzte Kapitel dieses Falls in Japan raus. Und das Duell zwischen Kaito Kid und Amuro findet natürlich in einem Museum statt. Es geht um einen Raubzug und es geht mal wieder darum, als wer verkleidet sich Kaito Kid, und der Kid-Killer Conan muss natürlich auch wieder ermitteln. Sehr schönes Weekly Show und Sunday Cover gab es dazu, wo wir Amuro als Kaito Kid verkleidet sehen. Also wir hatten ja auch mal ein Cover, wo Heiji als Kaito Kid verkleidet war, und jetzt mal mit Toru Amuro, während er sich mit Amuro duelliert, mit Kid duelliert, quasi im Manga, und Conan guckt dazu sehr genervt, wie Conan halt so manchmal guckt, wenn er es mit Kaito Kid zu tun hat, diesem eitlen, aufgeblasenen Verbrecher. Bisher 1076, und wenn man so ein bisschen das von Japan 1077 reinguckt, hat natürlich drei Kapitelfall, also standardmäßige Länge und so von den Verkleidungsdingen her sehr altbewährte Kaito Kid Kost, aber definitiv bisher habe ich den Fall sehr genossen. Ausführlicher wird es dann im nächsten News-Podcast, ach ja, und wo wir gerade noch ganz knapp im manga.de/weekly.de sind, ein Themenpodcast zur Lone Wolf Edition folgt natürlich auch noch. Klar, wir hatten ja den Podcast Zero Titan gemacht, Part 4 für den Juli-Release, und eigentlich wollten wir auch Lone Wolf Edition machen, auch wenn das Ganze mit dem Release-Datum dann irgendwie Tohuwabohu war, aber jetzt, wo es die komplette Rückrufaktion gab und so, schieben wir den News-Podcast quasi, den Themen-Podcast quasi ein bisschen nach hinten, und dann nehmen wir auch die korrigierte Neuauflage in unsere Besprechung mit ein, dass wir die auch berücksichtigen können. Das folgt dann im August, sobald wir dann auch an die Neuauflage gekommen sind, die es dann geben wird. Gut, dann kommen wir zur spoilerfreien Zone, wo wir zwei schnelle Meldungen haben, nämlich einmal eine News aus einem anderen Land, was nicht Deutschland oder Japan ist, sondern Frankreich, denn dort hat Netflix ihr Detective Conan Angebot erweitert, um die erste Detective Conan Staffel, beziehungsweise das soll noch passieren, am 15. September 2021 kommt das dazu. Ob französisch, OMU, weiß man alles noch nicht, scheinbar. Auch genau, wie genau sie erste Staffel in Frankreich definieren bei Netflix Frankreich, ist wohl auch noch nicht so ganz draußen. Aber denn unser kleiner Meisterdetektiv soll in Frankreich auch dahin kommen. In Deutschland hatten wir hier immer mal wieder Spekulationen dazu, ob es bei uns kommt, aber das sieht aktuell nicht danach aus. Wir haben ja jetzt Crunchyroll stattdessen bekommen. Auch sehr toll. Wie finden wir das, dass es in Frankreich kommt? Ich finde es ganz interessant. Super! Ja, ist schon interessant. Die Frage ist, wie ist es denn generell mit dem französischen Anime-Markt auf Netflix? Also gibt es da viele? Also gibt es da ein großes Angebot, was Netflix angeht? Oder ist das tatsächlich eher ein kleineres, also ein kleinerer Bereich? Weiß das jemand? Habe ich jetzt leider keine Details dazu vorliegen. Alles gut. Ich hatte das jetzt gerade irgendwie überlegt, als ich mir die News nochmal durchgelesen habe, weil es ja schon grundsätzlich interessant ist, wie sich das in anderen Ländern entwickelt. Auch um mal Beispiele zu sehen, wie es anders laufen kann, als es bei uns läuft und andere Konzepte zu sehen. Und ich meine, dass es nicht bei uns auf Netflix kommen wird, das ist ja jetzt sehr, sehr wahrscheinlich. Einfach wegen der Crunchyroll-Geschichte, die ja auch gut ist für uns, aber das legt halt den Schluss nahe, dass es nicht auf Netflix erstmal kommen wird in Deutschland. Aber ich finde es halt schön zu beobachten, wie es in anderen Ländern läuft, einfach um den Vergleich zu haben. Deswegen ist das durchaus auch interessant. Also ich persönlich finde auch gut, dass Conan jetzt in Frankreich läuft, dass die Franzosen dann Conan auch vermutlich in ihrer eigenen Sprache genießen dürfen. Wenn ich jetzt von uns ausgehe mit Crunchyroll und Deutschland, dann können wir Conan ja auch in Deutsch sehen. Und ich persönlich gucke ein Anime lieber in meiner eigenen Sprache und würde jetzt, wenn ich Franzose wäre, das auch so sehen und würde mich dann natürlich freuen, wenn Conan da halt laufen wird. Und ich finde es generell halt gut, wenn Conan auch in anderen Ländern ja bekannt wird, wenn es da läuft und ja größer wird, weil ich denke mal, die Conan-Marke allgemein, wenn sie sich weltweit verbreitet, dann ist das positiv und davon würden alle irgendwie dann profitieren. Dann wurde in der Conan Town in Tottori, der Heimatprovinz und der Heimatstadt von Gosho Aoyama, drei neue Conan-Statuen enthüllt. Zwei der neuen Statuen stehen in der Gosho Aoyama Manga Factory und die dritte Statue sitzt auf der Parkbank bei der Shopping Street, wo man Conan-Merch einkaufen kann. Einmal eine Statue von Kaito Kid, einmal eine Statue von Conan, der sein Narkosechronometer aufgeklappt hat und einmal eine Statue von Conan, der auf einer Parkbank sitzt. Naja, Conan nimmt schön den anderen Besuchern der Stadt den Parkbankplatz weg. Machst du sehr, sehr toll. Insgesamt gibt es über 20 solcher Statuen in Conan Town und es gibt ja auch eine Conan Rally in der Stadt, wo man quasi so einmal die ganzen Sehenswürdigkeiten mit Bezug zu Conan irgendwie abläuft und sich irgendwelche Stempel holt. Da könnt ihr bei uns zum Beispiel auch im Newspark Fotos sehen und auch bei uns im Conan Wiki einige Fotos zu sehen, weil der gute Philipp, den ihr hier im Podcast ja auch öfters hört, war ja mal da in Japan, auch bei der Conan Town, hat da einige Fotos gemacht, die könnt ihr im Conan Wiki euch angucken. Sehr interessant. Wie finden wir drei neue Statuen für die Conan Town? Auch cool. Sehr gut, ja. Wenn ich mal hinkomme, dann werde ich mich vor das Narkosechronometer stellen und werde den schlafenden Olli machen. Ich will mich neben Conan setzen. Auch wenn der Mund ein bisschen komisch aussieht von der Statue. Sieht irgendwie. Der hat keine Zunge, oder? Aber ja, das sah schon seltsam aus. Aber das ist irgendwie sehr skurril. Aber ich will trotzdem neben Conan sitzen. Und die Kid-Statue fand ich auch sehr interessant. Diese Sache mit dem Mond, den ich in Anführungszeichen hier zeige. Ihr seht das nur nicht. Weil das ist ja im Prinzip nur eine Lampe, aber es soll ja den Mond quasi so eine Anspielung sein und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt sowas. Also so ein Kid vor Mond, also ich bin dafür. Du würdest die Hand nehmen, die er dir entgegenstreckt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich mache nicht die Sonoko vor der Kid-Statue. Ich würde gerade sagen, es sieht eher so aus, als würde jemandem die Hand reichen, um dieser Hand dann einen Handkuss zu geben. Ach, den wird Olli auch nehmen. Vermutlich. Aber ich auch. Wir alle. Warum nicht? Ja, also von daher, vom Standpunkt gesehen, jetzt aus. Ich meine, jetzt sitze ich hier in Deutschland und da allein die Vorstellung, mal in Japan in Conan Town zu sein, also das ist schon was als Conan-Fan. Bevor wir jetzt aus der spoilerfreien Zone übertreten zu den Anime-Episoden in Japan, verabschieden wir uns an dieser Stelle wie immer vom lieben Kevin. Ja! Vielen Dank, dass du auch diesen Monat dabei warst. Ich glaube natürlich vor allem zur Lone Wolf Edition. Ich glaube, da konntest und wolltest du natürlich auch nicht zu schweigen. Ja, es war ein großer Monat und ich freue mich, dass du dabei warst. Ja, bevor ich gehe, sag ich noch ganz kurz dazu nochmal. Na, es ist ein kleines Team bei Egmont Manga. Ich finde auch, dafür, dass da so wenige Leute arbeiten, machen die echt viel. Vielleicht 2-3 Serien weniger. Und die Arbeitskraft, die dann übrig bleibt, in die Qualitätssicherung reinstecken. Ja. An sich super sympathisches Team, aber manchmal reicht eine Sympathie auch nicht. Ne? Ja, nochmal kurz zur Verdeutlichung. Die Unser-Team-Seite auf der Egmont-Manga-Webseite umfasst 7 Leute. Genau, es sind wirklich, wirklich wenige Mitarbeiter. Tschüssi! Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir kommen zum Anime in Japan. Da haben wir heute 3 Episoden auf dem Serviertablett quasi. Und die ersten beiden davon sind sogar Manga-Umsetzungen. Fast so selten wie Conventions, aber doch Gott sei Dank noch nicht so selten. Episode 1011 bis 1012, Kräutersammeln und Kleeblatt, Teil 1 und 2, Manga-Adaption aus Band 97, den wir hier auch seit längerem schon in Deutschland haben. Und zu diesen beiden Episoden erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, das Konzept ist dieses Mal wieder, dass wir direkt am Anfang Täter und Opfer sehen. Und ja, das ist eine Frau, eine Grundschullehrerin. Ach, jetzt habe ich ihren Namen gerade nicht mehr parat. Auf jeden Fall, sie ermordet ihren zukünftigen Ehepartner, sage ich mal. Die wollten eigentlich heiraten, aber sie hat rausgefunden, dass er so ein Heiratsschwindler ist, der schon zig andere Frauen hatte, die um ihr Geld betrügt und, diese Masche halt. Und dann bringt sie ihn halt um. Und ja, damit ist der Anfang gemacht. Und im nächsten Moment befinden wir uns mit Rumi Wakasa, Sumiko Kobayashi und allen 5 Detective Boys, ja, am Bahnhof, sage ich mal. Und die werden von eben jener Frau, ich glaube, Sumika hieß sie, oder? Maika, oder nicht? Maika Sender. Ja, das kann sein. Ja, ja. Maika, ja, sie werden von ihr abgeholt. Und weil sie eben, wie gesagt, auch Lehrerin an einer Grundschule ist, beziehungsweise war, weil sie erzählt, dass sie eben heiraten will und deswegen ihren Job beendet hat. Und ja, sie wollten aber wohl bezüglich eines möglichen Ausfluges, wollten sie da schon mal so ein bisschen proben, sich schon mal die Gegend um Gunma angucken und sind deswegen da. Und dann wollen sie da sozusagen in das besagte Waldstück fahren, um entsprechende Kräuter zu sammeln und ein bisschen was über Biologie zu lernen. Und dann wollen sie in den Wagen einsteigen, die Kinder, und stellen aber fest, hey, hier liegen überall Umzugskartons rum und da kann man nicht sitzen. Und dann sagt Frau Sender eben, stellt die einfach mal alle gegen die Scheiben und auch hinten gegen die Heckscheibe und alles, dann habt ihr Platz und könnt da sitzen. Und dann machen sie das und dann fahren sie zu dem besagten Waldstück, steigen da aus, machen dann direkt auch gleich ein Foto auf Anraten von Maika und ja, dann geht's los mit dem lustigen Ausflug. Sie sammeln Kräuter, erleben jede Menge Dinge, was auf Fotos festgehalten wird, und ja, dann irgendwann kommt halt der Durst durch und Maika sagt dann, ja, ich hole Getränke aus dem Wagen, und damit die Kinder ein bisschen selbstständiger werden, lasse ich mir von einem von euch helfen. Ayumi, hast du nicht Lust? Ja, alles klar. Dann gehen die dahin, holen die Getränke, und plötzlich sagt dann Maika, ich habe meinen Ohrring verloren, der liegt hier irgendwo und es ist halt Wald, da ist alles Wiese und grün. Und ja, dann suchen Ayumi und Frau Sender nach diesem Ohrring und kommen halt ewig nicht wieder, was die anderen merkwürdig finden. Dann begeben sie sich auch eben zur Stelle, wo das Auto geparkt ist. Und an einem Baum lehnt eine Leiche. Und das ist ganz furchtbar, weil niemand weiß, wie ist die Leiche da hingekommen. Was passiert hier? Rennt hier ein Massenmörder durch den Wald oder wie auch immer? Die Rettung naht in Gestalt von Polizeikommissar Yamamura, der ermittelt, und wir kennen ja seine Ermittlungskünste. Er ist da halt da, stellt so seine Ermittlungen an. Conan fallen ein paar merkwürdige Dinge auf, die er eigentlich auch anmerken möchte, aber Kommissar Yamamura lässt sich da nicht reinreden und sagt, Kinder haben nichts zu sagen, haltet die Klappe. Und ja, dann ermitteln sie sozusagen weiter, stellen halt fest, wer der Mann ist und finden dann eben auch raus, dass er so ein Heiratsschwindler ist. Es wird auch klargestellt, dass er innerhalb einer Villa, die in der Nähe stand, die gehörte ihm, und da findet sich eine verdächtige Frau, die war im Schrank, kann sich aber irgendwie an nicht groß was erinnern, ist aber, deren Hände sind blutbefleckt, und ja, dann ist sie sozusagen tatverdächtig, und der Kommissar sagt, die Spuren sind hier ganz eindeutig, das ist die Täterin, die hat den umgebracht, wollte den Verdacht irgendwie auf Frau Sender lenken, weil sie ja gedroht, quasi irgendwie da drohte, diesem Heiratsschwindler auf den Leim zu gehen, und sah dann da so ein Motiv, und er legt sich das alles zurecht, und Conan denkt sich, nein, das ist alles falsch, aber er hört nicht auf mich, und ja, letztendlich greift er, trotz seiner Bedenken, weil Rumi dort ist, greift er zu seinem Narkosechronometer, um den Fall mit dem schlafenden Yamamura zu lösen, und ja, dann wird eben der Täter gefunden und überführt. Und abseits des Falles geschehen noch so ein paar Dinge mit Rumi, die ja immer noch in Verdacht sein könnte, dass sie vielleicht rum von der schwarzen Organisation ist, was hier auch nicht abreißt, denn sie erinnert sich an Rückblende ist es nicht ganz, also sie hat so eine Erinnerungslücke, wo sie an Koji Haneda und deren Fall denkt, den wir ja auch schon begegnet sind in diesem Fall. Und dabei fasst sie sich dann an ihr Auge und verliert plötzlich so ein bisschen das Gleichgewicht. Und das ist alles sehr mysteriös. Und auch als Conan Yamamura halt entsprechend benutzt für die Fallaufklärung, fällt ihr das wohl auch auf. Und ja, man weiß nicht, was sie sich da für Gedanken macht. Wird auch noch nicht aufgeklärt. Also von daher, es bleibt spannend. Aber sozusagen die beiden Episoden sind dann erstmal abgehakt. Am Ende, das kann man hier durchaus, denke ich mal, noch erwähnen, weil es nicht, zumindest aktuell, nicht groß relevant ist. Ayumi hat ja dieses vierblättrige Kleeblatt gesucht und das hat sie am Ende auch gefunden und wollte es dann Rumi geben als Glücksbringer, und sie nimmt es zwar an, aber anschließend wirft sie es einfach achtlos weg. Und was das bedeutet, kann man gerne im Forum diskutieren, oder wir diskutieren es hier jetzt, wahrscheinlich nicht ausführlich, weil sonst sitzen wir hier noch ein paar Stunden, aber wir können ja gerne mal über die Episode an sich sprechen. Wie wurde sie umgesetzt? Ist sie gut? Ist sie nicht so gut? Und da schauen wir mal, was wir jetzt euch empfehlen werden. Ja, ich hatte ja schon mal, ich glaube, das war bei der Manga-Umsetzung, hatte ich das schon mal angemerkt, was hier jetzt auch nicht besser geworden ist. Die Tatsache eben, dass sie beim Auto diese ganzen Scheiben mit den Kartons zustellen, fand ich schon sehr fragwürdig, warum das gemacht wurde. Also man weiß, warum es gemacht wurde, aber allein von der Tatsache her, ich als Autofahrer würde niemals meine Scheiben zustellen, weil ich muss ja nach draußen gucken können, das fand ich schon sehr seltsam. Ja, und ansonsten die Fallgeschichte halt, dass man weiß, wer der Täter ist, und im Prinzip nur noch zu klären ist, wie es denn vonstatten ging, fand ich jetzt, also das finde ich generell nicht immer so spannend. Hier fand ich, war es auch ziemlich, mit vorhersehbar, wenn man so seine Augen ein bisschen auf den Geschehnissen hatte und wenn man das entsprechende Wissen aus der Fallaufklärung schon vorher hatte, hätte man da bestimmt auch drauf kommen können, wie das alles abgelaufen ist. Ja, ansonsten fand ich es aber sehr schön. Mir hat auch sehr gut gefallen, wieder diese Fotostrecke, sag ich mal, wo sie dann im Wald waren und Kräuter gesammelt haben und dann verschiedene Fotos gemacht wurden, wie, ich glaube, Genta war es, eine giftige Pflanze essen wollte und die anderen da nur so mit einer Hand ausgestreckt und offenem Mund hinrennen und dann wird ja nichts gesagt, weil es ist ein Foto, aber man kann sich so schön denken, was da gestanden hätte oder so. Und wobei wir hatten ja im Manga an dieser Stelle tatsächlich eine Sprechblase von Kobayashi und Conan. Also keine richtige Sprechblase, die haben mal auch die Hand so ausgestreckt, da war eine Sprechblase und in der Sprechblase war einfach nur so ein typischer Totenkopf mit so zwei Knochen drunter. Ja, stimmt, ja, genau. Drin. Was da natürlich, den Gag kann man natürlich im Anime nicht so wirklich umsetzen, aber ja, die Fotos waren toll. Ja. Und naja, auch das, was in der Villa dann war mit der Tatverdächtigen und so, fand ich teilweise ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber konnte man auch gut mit leben und naja, Yamamura ist, wie er ist und von daher, ja. Am Anfang natürlich auch wieder einerseits, wir sehen ja diese Morde, wenn wir den Täter kennen, dann sehen wir sie auch nicht so unbedingt direkt, meistens, oftmals auch schon. Aber es gibt auch diese Panels, wo jemand dann mit dem Aschenbecher ausholt und dann eben typisch dieses weggeschnitten und dann nur der Soundeffekt und Blutspritzer kommen und so. Aber hier, dass wir auch hier wirklich sehen, wie Maika dann auch, wenn er schon zu Boden gefallen ist, dann auch blutbespritzt dasteht, ist natürlich auch eine spannende Szene. Nur im Anime haben wir ja weiterhin die Selbstzensur. Das schreibt das japanische Fernsehen ja nicht vor und Sendungen vor Detektiv Conan können auch rotes Blut zeigen, aber Detektiv Conan hat sich ja selbst dazu entschieden, dass wir den Leuten, die um 18 Uhr da irgendwie, wenn sie die Folge gucken, Abendessen, nicht das Essen versauen wollen, indem wir rotes Blut zeigen, sondern wir zeigen schwarzes Blut. Und das ist natürlich an dieser Stelle dann mal wieder besonders, naja, gewesen. Das ist jetzt auch schon jahrelang so, wissen wir ja auch schon ewig, aber das dann auch mal so deutlich im Fokus zu sehen, ist dann immer so ein bisschen, naja, ne? Eine besondere Sache in diesen Folgen noch ist natürlich die Easter Eggs im Japanischen. Denn Rumi Wakasa hat im Japanischen dieselbe Synchronsprecherin wie Lum Invader. Lum Invader ist die Protagonistin von Rumiko Takahashi, Manga-Serie Urusei Yatsura aus den 70er, 80ern. Eine Manga-Serie, die auch, also Rum, hatten wir ja auch schon immer 86, wenn man sich an diese Anspielung erinnert. Und Rumi ist auch benannt nach Rumiko Takahashi, also daher kommt der Name Rumi. Und dadurch, dass sie dieselbe Synchronsprecherin hat, ergab sich in diesem Fall ein besonderes Easter Egg, weil in Urusei Yatsura war Lum Invader halt die weibliche Protagonistin. Das war eine Rom-Com. Und da gab es natürlich auch einen männlichen Protagonisten, Ataru Moroboshi. Und der wurde im Japanischen gesprochen von dem Synchronsprecher, der auch Yamamura spricht. Was natürlich alles kein Zufall ist, das hat Gosho Aoyama extra so gemacht. Und Conan sagt ja auch an einer Stelle Urusei Yatsura, was eine Anspielung ist. Und auch in Urusei Yatsura sagt Lum, nennt Ataru immer Darling, Darling. Und das kam ja in diesem Fall auch vor. Maika Sender hat ja so ihren Mann genannt und Rumi hat das dann ja auch einmal wiederholt mit dem Darling. Und Lum Invader ist ein Alien, deswegen, und immer wenn Ataru ihr untreu ist, weil er mit anderen Frauen flirtet, hat sie ihm ordentlich mit Blitzen eingejagt. Und das gab es ja hier auch, wo Yamamura dann sagt von diesem Fernsehdrama, was Rumi gesehen hat, wo eine Hausfrau ihren Ehemann da mit Blitzen traktiert und dann irgendwie aus Versehen umbringt und so. Also dieser ganze Fall quasi vollgestopft mit so Anspielungen und Easter Eggs, was einem natürlich, wenn man das jetzt nicht so aus der japanischen Blickwinkel sieht, ein bisschen uns entgeht und so. Aber ich finde diese Liebe zum Detail, die dann auch an andere Serien dann offensichtlich gegeben wurde von Gosho Aoyama, finde ich eigentlich ganz schön. Wir hatten es ja vor allem mit Mobile Suit Gundam und sowas bisher, mit Akai und Amuro und so. Und hier dann ein bisschen in die Richtung von Urusei Yatsura, was ja auch ein Manga aus der Shonen Sunday ist. Das ist ja richtig cool. Also ich finde, das ist auf jeden Fall wert, dass es hier besprochen wird, damit es den Leuten, also damit die Leute das vielleicht doch mitkriegen, weil da ist ja wirklich viel Gedanken, also sind ja wirklich viele Gedanken hinter. Das ist ja wirklich cool. Zum Fall selber noch, also der Fall an und für sich ist auch jetzt nicht so stark, aber ich finde halt, also wenn man Ayumi-Fan ist, dann finde ich es halt, also es ist halt irgendwie ein doch cooler Fall, so wenn man das halt in der Richtung betrachtet, weil diese Interaktion zwischen Rumi und Ayumi, die ist halt schon sehr interessant. Auch diese Endszene, weil das ist halt schon was, deswegen mit dem Kleeblatt, das ist, also dafür lohnt es sich schon, den Fall sich, also das hat halt, macht den Fall halt um einiges besser, diese Interaktion zwischen den Charakteren. Aber dazu sind ja die meisten Fälle mittlerweile auch da. Also viele von den Fällen, die kommen im Manga, fordern diese Interaktion zwischen Charakteren ja auch heraus. Und es macht es ja halt irgendwie auch so spaßig und so spannend, dann noch den geknüpft an einen coolen Fall, das Ganze zu lesen, finde ich. Oder halt zu sehen. Und die Anime-Macher haben sich ja auch, also die Szene am Ende mit dem Kleeblatt, die hat ja auch einen sehr anderen visuellen Stil. Da haben sie ja so ein bisschen mit diesen Standbildern da und mit dieser speziellen Zeichenart stilistisch haben sie da ja schon auch nochmal deutlich hervorgehoben, diese Szene nochmal so hervorgehoben, weil sie sich eben bewusst waren, wie die so wirkt. Die fand ich schon im Manga sehr cool und das ist einfach so ein gutes Konzept, wenn dann so der Wind weht dann und dieses Kleeblatt fliegt dann so an Con vorbei, dass sie fallen lässt und er sieht sie an. Das ist einfach cool. Und auch die Flashback-Szene fand ich auch toll. Aber es ist schön da so an dieser Endszene, dass sich der Anime manchmal auch noch wirklich Gedanken macht und das nicht einfach so macht, sondern dass sich da überlegen, wie können wir nochmal diese Szene nochmal hervorstechend darstellen, und da haben sie sich eben für diesen Stil entschieden, und das ist dann auch mal ganz schön zu sehen. Nun ist die Frage, wir haben ja noch eine weitere Episode, wir uns jetzt fragen, war die auch so schön anzusehen? Nämlich ein einteiliger Filler, Episode 1013, der Mann, der zu viel oder zu sehr liebte, und eine inhaltliche Zusammenfassung kommt jetzt nochmal von Olli. Ja, genau, das ist, ja, wie Lasse schon sagte, der Füller des Monats, kann man sagen, weil mehr Episoden haben wir dann nicht. Ja, in dieser Episode quasi, ja, sind wir mit Kogoran und Conan unterwegs, die fürs Essen einkaufen wollen. Eigentlich haben sie ein sehr schönes Motiv, denn sonst ist ja Ran immer diejenige, die kocht. Und dieses Mal haben sie halt gesagt, weil Ran noch was zu tun hat, haben sie gesagt, hey, wir überraschen sie einfach mal, indem wir zwei Männer jetzt mal für sie kochen. Dann kommt sie nach Hause, freut sich und es ist alles, ja, perfekt und entspannt. Und sie müssen natürlich erstmal Zutaten einkaufen gehen, und das machen sie halt gerade. Und während sie so danach überlegen, gehen sie an einem Haus vorbei, wo eine große Menschenmenge steht, und auch Polizisten sind davor. Und Kogoro als Kriminalist und Meisterdetektiv ist natürlich neugierig und wird auch ohne Probleme in das Haus gelassen, wo Kommissar Megure mit Inspektor Takagi gerade am Ermitteln ist, weil ja das Ehepaar, was in diesem Haus wohnt, wurde sozusagen überfallen. Es gab einen Einbrecher, den haben die beiden überrascht, als sie sozusagen zurückgekehrt sind. Und dann gab es aber eine Eskalation, sage ich mal. Eigentlich wollte der Ehemann hat zu einem Golfschläger gegriffen, um den Einbrecher irgendwie zu verjagen. Das hat aber nicht so ganz geklappt, denn der Einbrecher hatte ein Messer dabei und ist dann auf die Frau losgestürmt und dann hat der Mann reflexartig den Golfschläger geschwungen und ihm dem Einbrecher über den Kopf gezogen und ihm vorne eine Wunde verpasst, die in dem Sinne noch nicht tödlich war, aber durch den Schlag ist er quasi umgefallen nach hinten und mit dem Kopf auf so ein Schiffsgewicht gefallen, was da rumstand. Und an dem, ja, hat er sich so eine tiefe Platzwunde zugezogen, woran er dann gestorben ist. Und ja, die beiden Ehepaare sind natürlich ziemlich fertig, was das angeht. Und ja, so letztendlich gesehen sagt Coquerot und auch Maigret kommt zu dem Schluss, ja, ist alles eine sehr tragische Geschichte hier, aber so wie man den Fall sieht, war es halt Notwehr. Ihr habt einen Einbrecher überrascht, der hat sich gewehrt, alles nicht so schön, aber war Notwehr. Wir können die Ermittlung an dieser Stelle beenden. Deswegen sagt Coquerot zu Conan, alles klar, wir sind fertig, wir gehen einkaufen, komm mit. Maigret bleibt halt noch da, um die abschließenden Fragen zu klären. Und Conan fällt dann auf dem Rückweg aber auf, dass ja da eine Geburtstagskarte liegt, die wohl für die Frau bestimmt war, die offensichtlich von dem Mann geschrieben wurde. Und er findet auch Fußspuren. Denen folgt er und landet plötzlich wieder im Haus, wo ja seltsame, verdächtige Dinge liegen, so beispielsweise schlammverschmierte Schuhe, die halt benutzt wurden, um diesen Weg entlang zu gehen. Und auch die Hose des Ehemannes weist eben besagte Schlammspritzer auf. Und das lässt Conan so ein bisschen stutzig werden. Und dann sieht er sich noch so ein bisschen in dem Haus um. Ja, sie entdeckt dabei die ein oder andere Ungereimtheit. Und auch als er mit der Frau spricht, die dann ja mehr oder weniger betrübt am Küchentisch sitzt, erzählt ihm so ein bisschen was und ja, als er dann, dann kommen sie nochmal auf das Curry zu sprechen, weil die Frau hatte wohl auch gerade Curry gekocht und Coquerot und Conan wollen ja auch Curry kochen. Deswegen reden sie da so ein bisschen drüber und die Frau tut ihm eine geheime Zutat rein, weswegen das sehr gut schmeckt. Conan will das dann gerne mal probieren, aber die Frau reagiert ganz geschockt und sagt, nein, auf gar keinen Fall, voll übertrieben. Und sagt dann halt, dass ihr das überhaupt nicht gelungen ist, deshalb da soll er nicht probieren und all sowas halt. Und ja, Conan findet das Ganze sehr merkwürdig, sucht dann noch weitere Hinweise und entdeckt halt, ja, dass einige Sachen umgehängt wurden, um was Bestimmtes zu verstecken und alles und zieht daraus entsprechend Schlüsse, womit er den wahren Tathergang, der sich in diesem Haus ereignet hat, bestimmen kann und nutzt dafür den schlafenden Coquerot, um den Fall aufzuklären. Und ja, was dabei alles ans Tageslicht kommt, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Da lasse ich die Episode komplett offen, um euch einen Anreiz zu geben, der Episode eine Chance zu geben, sie euch selber anzuschauen, weil das ist immer ganz wichtig. Und ja, wir sammeln jetzt noch so ein paar Eindrücke, ob wir die Episode sehenswert finden oder nicht. Und da gebe ich einfach mal eben den Ball in die Diskussionsrunde. Oh, dann würde ich mir den Ball mal greifen. also ich weiß nicht, es ist ja eine Filler-Folge. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist ja dann schon immer ein bisschen weiter unten. Und wenn ich es mit einem Manga-Fall vergleichen würde, dann wird der Fall natürlich niemals an einen Manga-Fall rankommen. Obwohl man sagen muss, dass wenn wir es jetzt akut mit dem Kräutersammelfall vergleichen, wo wir alle gesagt haben, dass der Fall, dadurch, dass der Täter ja schon bekannt ist, nicht der beste Fall ist, dann könnte der Filler sogar gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht so schlecht sein. Der ist ein bisschen verwirrend, finde ich, an manchen Stellen. Also wenn man wirklich nur diese 20 Minuten guckt, dann kommt man, also finde ich, werden sehr viele Hinweise generiert und dass man die dann selber übereinander kriegt in der Zeit, wenn man nur zuschaut, das kriege ich halt persönlich schon nicht hin. Also ich bräuchte dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, eine kurze Denkpause, um dann dieselben Schlüsse zu ziehen wie Con, wenn ich das überhaupt kriegen würde. Aber ansonsten finde ich es halt, finde ich so eine Tathergangsrekonstruktion und so eine Aufdröselung von was wirklich passiert ist, gar nicht, fand ich jetzt doch sehr unterhaltsam und spannend gemacht. Was mich tatsächlich an der Episode aber viel mehr gefreut hat oder was ich besser fand, war halt so diese Interaktion zwischen Kokoro und Con. Gerade so zu Beginn mit diesem Curry-Rat, also diesem Curry-Vorschlag-Sammelgespräch von den beiden und auch diese Schlussszene, also diese umschließende Storyline, wenn man das so nennen möchte, die ist zwar sehr klein, aber diese Nebenstoryline, die finde ich halt, die war wirklich unterhaltsam und ich fand auch, dass die gut in den Gesamtkontext vom Anime passt und zu Detective Conan selber passt. Da war irgendwie nichts so out of character, dass es mich nerven würde oder so, wie das ja manchmal schon in Fillern sein kann. Und von daher finde ich, dass es tatsächlich eine sehenswertere Filler-Folge ist. Und ich bin heute einfach mal nett und da wir ja immer bewerten, gebe ich einfach mal die 4 von 5 Curries an der Stelle. Einfach, weil ich es mal ganz erfrischend fand mit diesen Curry-Ideen dabei. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Hunger. Du meinst, wie Cornel dir das Curry essen wollte? Genau. Ja, also ich fand, es war eine ganz normale Durchschnittsepisode. Ich bin bei 3 von 5 Curry, ja, Gerichten insgesamt. Die Storyline am Anfang und Ende fand ich auch sehr schön, dass es zusammengepasst hat, dass das quasi Anfang und Ende abgerundet hat. Den Fall an sich fand ich so gesehen auch nicht schlecht sozusagen, dass man erstmal eigentlich was hat, was ganz klar ist, und dann aber eben Hinweise darauf entdeckt, dass es doch nicht so ist und dass man so auch in bestimmten Reaktionen von der Frau jetzt beispielsweise merkt, okay, warum guckt die jetzt so finster? Da ist doch irgendwas nicht richtig. Und ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Was ich mir nicht so ganz nachvollziehbar erschien, war dann eben der Grund, warum sie sich entschieden haben, sprich ihr Motiv, das Ganze so zu verschleiern, wie sie denn wollten. Und das fand ich nicht so nachvollziehbar, aber gut, das kann durchaus so sein. Und was ich halt auch bemängeln möchte, ist, dass quasi der Beweis, der am Ende mit dazu diente, dass es quasi überführt wurde, was ja mit dem Curry irgendwie zu tun hatte, dass man das so in dem Sinne nicht direkt gesehen hat. Also man kann es jetzt sich herleiten und sehen, aha, ja, jetzt am Ende weiß ich, wie das Ganze abgelaufen ist, aber man hat es halt nicht so direkt gesehen. Also es am Anfang kann man auch, also so, klar soll man das denken, das ist eine ganz normale Handlung, das ist absolut nichts Verdächtiges. Und ja, das fand ich halt so ein bisschen, das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, weil es gibt dann auch eine Szene, wo Conan dieses Curry umrührt und irgendwie passiert da nichts weiter. Also, und es ist ja irgendwas in dem Curry drinne und dass ihm das da quasi nicht auffällt, wenn er mit der Kelle da rumrührt und auf irgendwas stößt. Aber gut, vielleicht sind das auch nur Curry-Zutaten, denkt er sich. Also, aber das hat er das nicht gesehen? Weil es wurde ja uns so gezeigt, dass es aus der Sicht des Topfes, ne? Wir haben ja nur Con gesehen in seiner Reaktion, wenn ich mich richtig entsinne. Wir sehen nicht, was er selber sieht in dem Topf, wir sehen nur Con. Ja, und das finde ich halt blöd in dem Sinne, weil... Ja gut, das, ne, ist ja häufig schon mal so, dass ja der entscheidende Beweis nie gezeigt wird, oder? Das hatten wir schon an vielen Stellen. Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber irgendwie ist mir das in dieser Episode gerade so wieder halt präsent, wo ich so dachte, warum, also, ne? Ja, okay, verstehe ich. Ja, naja, was, wie halt die Episoden halt so sind. Gut. Kommen wir zu den kommenden Episoden, beziehungsweise einer Episode, die jetzt schon in der Vergangenheit liegt. Wenn ihr diesen Podcast heute hört, dann lief gestern, heute am Sonntag der Erscheinung hört, dann lief gestern am 31.07. Die Episode 1014, der Schriftsteller, den man Dämonenkönig nannte. Und dann jetzt im August, was jetzt folgt, ist bisher, also 2015 wird man den jetzt schon kennen durch die Preview, aber aktuell haben wir noch eher so Leaks ohne konkrete Quelle, also ohne dass irgendwie früher lagen die öfter mal Fernsehzeitungen oder so vor. wo dann vor einem Monat der Titel schon vorher war. Jetzt ist das eher so, dass Leute das so behaupten ohne Quellen, aber es behaupten mehrere Leute irgendwie unabhängig voneinander. Also wird es wohl irgendwie stimmen. Deswegen hier mal so grob der Plan, was uns so erwartet. Am 7. August wird wegen den Olympischen Spielen nichts übertragen. Also da kommt keine Detektiv-Conan-Folge. Es laufen ja aktuell die Olympischen Spiele in Japan. Und da am 7. August wird dann scheinbar irgendwas da gesendet, was dann den Sendeplatz braucht. Mehr als Conan. Am 14. August soll dann ein einteiliger Filler kommen, für den es scheinbar nur einen vorläufigen Titel aktuell gibt. Am 21. August ist dann wieder eine Unterbrechung, weil da der 24-Stunden-Music-Day ist in Japan. Das ist so, hatten wir in den letzten Jahren, sprechen wir eigentlich fast jedes Jahr, dass das so ein 24-stündiges Musik-Entertainment-Programm ist, wo Spenden gesammelt werden in Japan. Das ist so eine jährliche Aktion. Rettet die Welt mit der Liebe und der Musik. Und deswegen kommt da auch keine Episode Detective Conan. Und dann am 28. August und am 4. September soll wohl eine zweiteilige Filler-Folge ausgestrahlt werden mit, aktuell schreiben da die Leaker, dass die den Titel tragen wird, der Fall des Monorail-Scharfschützen Teil 1 und Teil 2. Vielleicht ist da das Mordopfer dann dementsprechend Lyle Landley, der irgendwie Tokio eine Monorail verkaufen wollte. Das müssen wir dann aber erst noch abschließend sehen, wenn wir die Episode sehen. Ende August, Anfang September, da werden wir dann im übernächsten News-Podcast dann dementsprechend erst drüber reden können, aber da kann man gespannt drauf sein oder auch nicht. Ob wir dann im September Manga-Umsetzung bekommen, weiß man nicht. Vielleicht denken sich die Macher auch, ach, jetzt hatten wir mal wieder zwei, reicht auch wieder für 3 Monate. Nun ja, mal schauen. Und damit sind wir auch am Ende dieses diesmonatigen Concast News Podcasts angelangt. Im nächsten Monat dann besprechen wir in dem Themenpodcast, wie sich die korrigierte Neuauflage so schlägt. Und dann natürlich auch im nächsten News Podcast erwarten wir euch auch wieder dann mit den News aus dem April. Ich verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org, da findet ihr die News, über die wir hier reden, und werdet rundum informiert um alles, was ihr euch wünschen könntet zum Thema Detektiv Conan. Wenn ihr euch selber informieren wollt zu noch viel detaillierteren Sachen, dann könnt ihr da auf conwiki.org nachschauen und euch auch selbst beteiligen. Das Conwiki ist ein offenes Wiki-Projekt, so wie viele andere Wikis auch. Also gerne mitmachen ohne Account oder vielleicht auch anmelden und mit und sich beteiligen, ist immer gern gesehen. An Diskussionen beteiligen kann man sich auch im Conforum auf conforum.org über alles Mögliche zum Thema Detektiv Conan und auch ein bisschen abseits davon. Wenn ihr eher so mäßig chatten wollt, anstatt im Forum unterwegs zu sein, dann geht ihr auf connews.org/discord und findet da einen Invite-Link zu unserem Connews Discord-Server, wo auch über Detektiv Conan in der Tiefe und über ganz verschiedene Off-Topic-Themen auch ein bisschen geplaudert werden kann. Kommt vorbei, wir haben da eine coole Community. Auf Social Media sind wir vertreten auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Supporten gilt, indem ihr Produkte über unseren Amazon Reflink kauft, indem ihr uns bei Patreon unterstützt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich fürs Zuhören diesen Monat und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wunderschöne 1. Augustwoche an euch alle. Danke, dass ihr dabei wart, und wir hören uns in einem anderen Podcast.